Aber eins kann ich euch garantieren. Euren geht's, wenn nicht eben schlecht. Das hört sich an. Wunderbar. Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Lukas von der Kommunistischen Internationalistischen Jugendorganisation, Organisation Revolution. In einer Zeit wie dieser, in einer Zeit des Rechtsrucks, ist dieser Tag mehr denn je ein Tag des Gedenkens an diejenigen, die uns im Kampf um die Befreiung der Welt auf Zeit oder auch für immer genommen wurden. In den vergangenen Jahren fielen viele unserer kämpfenden Geschwister dem Repressionsapparat zum Opfer. So auch unser Genosse Patt, der die volle, unverhältnismäßige Härte eines zur Abschreckung gedachten Verfahrens bereits vor Beginn der Verhandlung und auch beim Urteilsspruch erfahren musste. Und so zeigt sich auch in der Repression der Rechtsruck seine hässliche Fratze. Sei es in den bürgerlichen Medien, die Klarnamen, Porträts, Adressen und Tat noch vor einem Urteilsspruch in die Welt hinausposaunen oder in Sachen Straftatbestand und Strafmaß, wie der Bullen-Schubs-Paragraph, den wir seit G20 genießen dürfen, und den neuen Polizeigesetzen, die sich anbahnen, die die sogenannten Ordnungshüter zu unantastbaren, mit schwerem Kriegsgerät bewaffneten und freier Hand ausstatten. Auch die Situation in den Knästen spitzt sich weiter zu. Letzte bunte Tupfer im grauen Gefängnisalltag, wie Küchen zur freien Verfügung der Gefangenen, wurden in den letzten Jahren totgespart. Genau so wie Lebenswichtiges, wie sanitäre Anlagen, Essen und medizinische Versorgung sind auf ein Niveau gekürzt worden, das regelmäßig zu Krankheiten und manchmal zum Tod der Inhaftierten führt. So treffen auch hier die Schläge des faulenden Kapitalismus die unmündigsten und schwächsten Teile der Gesellschaft am härtesten. Doch wir dürfen uns davon nicht einschüchtern oder abschrecken lassen, sondern müssen widerständig bleiben, in und außerhalb der Knäste. Drinnen, so wie die Gefangenengewerkschaft oder die Aufständigen der JVA Waldheim, draußen durch unsere Solidarität, durch Spenden, durch Kontakt, durch Anteilnahme und vor allem durch das Nichtvergessen derer, die für unsere Sache in den Knast gegangen sind. Denn alle politischen Gefangenen aus unseren Reihen sind ein Schlag gegen uns alle und eine Machtdemonstration des Staates, die wir auch heute und hier erleben durften, als eine Genossin sich von dieser Kundgebung verabschieden wollte und gegen das harte Wetter ihren Schal ins Gesicht zog, um aufs Fahrrad zu steigen und jetzt von der Polizei wegen angeblicher Vermummung festgesetzt wurde. Solche Kleinigkeiten reichen heute schon für empfindliche Strafen. Wir fordern ihre Freiheit. Wir fordern die Freiheit von Ciro Dalula, wir fordern die Freiheit von Abdullah Öcalan, wir fordern die Freiheit von Pat, wir fordern die Freiheit von allen politischen Gefangenen. So lange, bis wir alle wieder da sind und wir alle für eine bessere Welt kämpfen können. Denn wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Danke sehr.